Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung mit der Frage, privatisiert IKEA bald Altona Altstadt? Nun, wir haben heute Samstag, den 31. Juli 2010, es ist 14 Uhr. Temporär zumindest scheint die Sonne und die Hamburger erwarten einen Cruise Day in dem Hafen, blau erleuchtet und mit fünf formidablen Kreuzfahrtschiffen können sich angesagte 500.000 Hamburger heute Abend vergnügen. Da stellt sich natürlich die Frage, was bringt so und so viele Leute, die ich gleich vorstellen werde, hier ins Studio bei diesem schönen Wetter. Das Thema ist, privatisiert IKEA bald Altona Altstadt und darüber wollen wir heute diskutieren. Im Studio haben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versammelt, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Da ist einmal Dodo Atten, Kulturschaffender im Frappant e.V., dann Scrollen Alvert, aktiv und momentan auch aktiv als Filmerin und bekannt über ihre interessanten aktuellen Videos auf Feuerlöscher TV. Dann ist hier Benjamin Heger vom Frappant e.V. Und es geht weiter, Judith Hamann von der Blinzelbar im Frappant, die momentan leider ohne Raum ist. Dann haben wir Tina und Maike von der Initiative Kein IKEA in Altona und Christoph Twickel von den Initiativen Einen Gang zulegen und Not in Our Name, Marke Hamburg. Neu dazugekommen ist heute Michael Sauer. Michael Sauer ist Bezirksabgeordneter in der Bezirksversammlung Altona und kann uns sicher einiges ganz Aktuelles, brandaktuelles von den Plänen und von der Situation, wie sie sich momentan darstellt, im Bezirk in Bezug auf die Ansiedlung von IKEA darstellen. Bevor ich die nächste Musik einspiele, erstmal vielleicht ein Überblick über die nächsten 3 Stunden. Es sollen ja 3 Stunden sein, in denen wir über dieses Thema diskutieren, das ich gerade angekündigt habe. Und der Plan sieht ungefähr so aus: in der ersten Stunde erstmal die aktuelle Situation mit einem Rückblick auf den Januar 2010, also vor circa einem halben Jahr, wo der, naja, wie auch immer, Bürgerentscheid dafür gesorgt hat, dass danach erstmal das öffentliche Interesse an dem Frappant-Gebäude, an der Ansiedlung von IKEA auf dem Gelände des Frappant-Gebäudes verstummte. Was ist danach passiert? Welche neuen Entwicklungen gibt es? In welchem Zusammenhang kann man die stellen, was die Stadtentwicklung in Altona, Altona Mitte und vielleicht auch darüber hinaus anbelangt? Darüber diskutieren wir gleich. In der zweiten Stunde soll es dann ein bisschen detaillierter um die Große Bergstraße gehen. Ich habe ein Interview mitgebracht mit Anna Bergschmidt. Anna Bergschmidt war eine der Vertrauensfrauen, die den Bürgerentscheid gegen IKEA eingereicht hat und ist Bewohnerin des Forumgebäudes, das gerade umgebaut wird. In der dritten Stunde dann kommen die Kulturschaffenden aus dem Frappant wahrscheinlich eher zu Wort als in den ersten 2 Stunden, denn es geht dann um das Frappant e.V., um den Frappant e.V. in der Viktoria-Kaserne. Der Umzug fand statt am 15. März und wir wollen darüber sprechen, wie sich die Situation aktuell darstellt in der Viktoria-Kaserne. Welche Pläne und Hoffnungen sind mit diesem neuen Gebäude verbunden? Okay, soweit erstmal der erste Text. Und bevor wir loslegen, nochmal Musik, und zwar diesmal von Zerstörer, Mehr hektisch. Okay, es scheint, der Track war doch kürzer, als ich dachte. Steigen wir ein in die Diskussion. Mein Vorschlag, wir diskutieren, sprechen jetzt und beraten über den Stand, den aktuellen Stand der IKEA-Ansiedlung, ein bisschen mit Rückblick. Der Rückblick fängt vielleicht am besten an im Januar 2010, wo es zwei Bürgerbegehren gab, die am Start waren, ihre ausgefüllten Stimmzettel abgaben. Was ist dann passiert? Eine Frage an die Kein-IKEA-Vertreterin und Michael Sauer und natürlich an alle. Tja. Ja, vielleicht kann man ja mal so anfangen zu erzählen, dass es in der Tat zwei Bürgerentscheide gegeben hat oder zwei Bürgerbegehren, wobei das eine Bürgerbegehren sich ziemlich explizit gegen die Ansiedlung von IKEA ausgesprochen hat, während das von den Kaufleuten in der Großen Bergstraße initiierte Bürgerbegehren recht allgemein gefasst war und nur sich dafür ausgesprochen hat in der Fragestellung, dass das zu einer Belebung der Großen Bergstraße führen würde, wenn dort IKEA angesiedelt wird. Dieses Bürgerbegehren ohne Stellungnahme der Bezirksversammlung, die hat sich da völlig zurückgehalten, wurde dann im Januar zur Abstimmung gestellt. Gleichzeitig hatte auch dann das Bürgerbegehren gegen IKEA die notwendige Stimmzahl erreicht und wurde aber nicht zur Abstimmung gestellt, weil nach dem Bürgerentscheid stattgefundenen Bezirksversammlung die Bezirksversammlung in der Mehrheit mit den Stimmen von CDU und GAL dieses Bürgerbegehren gegen IKEA formal übernommen hat und sich also eigentlich formal dafür ausgesprochen hat, dass IKEA nicht in der Großen Bergstraße angesiedelt werden soll. Und das ist auch immer noch Thema oder eines der Themen, die politische Auseinandersetzung im Bezirk beschäftigt. Aktuell ist der Stand halt der, um das so dann abzurunden, IKEA hat im letzten Jahr, im Mai, glaube ich, oder im Juni, einen sogenannten Bauvorbescheidsantrag gestellt. Und die Bescheidung über diesen Bauvorbescheidsantrag oder die Entscheidung darüber ist dann von der BSU an sich gezogen worden, nachdem dieser Bürgerentscheid für die Ansiedlung von IKEA, der ja recht allgemein gehalten war, übernommen worden ist von über fast 80% der Abstimmenden, hat dann die BSU dieses Verfahren an sich gezogen und jetzt vor einer Woche circa einen entsprechenden Bauvorbescheidsantrag dann auch genehmigt, wobei man noch nicht genauer sagen kann, außer diesen ganz allgemeinen Feststellungen in der Pressemitteilung der BSU, wie denn das nun eigentlich aussieht, was IKEA da bauen darf und unter welchen Auflagen es dort bauen darf. Das vielleicht so kurz zur Einführung. Ja, vielleicht kann man aber allgemein was dazu sagen, wieso eigentlich IKEA überhaupt dahin will, was also man fragt sich ja vielleicht von halb außen, was haben die denn dagegen, dass jetzt ein IKEA mit günstigen Möbeln und Accessoires in die Stadt kommt? Was Ausgangspunkt der ganzen, wie soll man sagen, der ganzen Geschichte war ja, dass IKEA global eine neue Strategie sich überlegt hat, dass sie quasi von der grünen Wiese, wo sie bisher sind, mit Autobahnanschluss eher vor der Stadt, in die Innenstädte rein wollen, weil sie festgestellt haben, wie das Herr Michaeli, der Expansionschef von IKEA in Altona letztens auch bei einem sogenannten Ideenworkshop erzählt hat, da sagte er, wir haben festgestellt, dass wir die Innenstadtstädte nicht genug penetriert haben. Das heißt, die Kunden von IKEA kommen eher aus dem Umland und fahren in die Umlandfilialen, an diese riesigen, mit riesigen Parkplätzen umgebenen Hallen. Aber aus der Innenstadt selber ist der Zufluss geringer, als sich IKEA das vorstellt. Das heißt, es handelt sich hier quasi um eine Unternehmensstrategie, die sagt, wir wollen unser Zeug an die Innenstädter verkaufen. Das vielleicht so ein bisschen auch vor dem Hintergrund, dass es ja sowieso so einen Trend gibt, dass der Mittelstand und auch der obere Mittelstand dazu tendiert, von den Außenbezirken, also von den Suburbs, wieder in die Städte reinzugehen. Und IKEA will dem sozusagen folgen. Und weil das Thema der Sendung ja nun ist, privatisiert IKEA Altona, finde ich wichtig, diesen Punkt mal klar zu haben, dass hier quasi ein Bezirkszentrum, das Bezirkszentrum des Stadtteils Altona Altstadt, das damals auch so geplant war, als das verpannt gebaut worden ist, das soll ein Ort sein, wo die Leute sich vergnügen können, wo sie einkaufen können und so weiter, dass das sozusagen en gros einer Unternehmensstrategie geopfert wird, die sagt, wir wollen möglichst hohen Umsatz an Möbelverkäufen in den Innenstädten erzielen. Das finde ich ganz wichtig für den Hintergrund. Also was auch immer man jetzt sich vorstellt, welche segensreichen oder furchtbaren Wirkungen IKEA da nun haben mag. Was klar ist, ist, es findet eine Privatisierung statt. Das heißt, Stadtentwicklung wird quasi einer Unternehmensstrategie unterlassen und es gibt überhaupt keine vernünftige Evaluierung darüber, was denn eigentlich passiert, wenn das geschieht. Also bei all den Dutzenden von Ideenworkshops, Beteiligungsworkshops, in der IBA finden gerade jede Menge Kongresse, Ideensammlungen, Vorgänge statt, wo es darum geht, wie sieht die Stadt von morgen aus, wo sich Bürger und Experten beteiligen können. In so einem Fall ist einfach klar, dass das anlagesuchende Kapital, in dem Fall IKEA, die Macht bekommt, die Stadt nach ihren Gutdünken zu verändern. Das ist, finde ich, ein zentraler Hintergrund, vor dem wir hier sprechen. Es ist also nicht so darum geht, dass einige Leute vielleicht ein bisschen mehr Verkehr oder ein bisschen weniger Verkehr vor ihrer Nase stört, sondern dass es um eine Grundsatzfrage der Stadtentwicklung geht. Für wen ist das gut und wer kann darüber bestimmen? Ja, und dann kann man natürlich sagen, diese Probleme, die wir im Bezirk haben, also lange im Sanierungsbeirat darüber diskutiert haben, was ist mit dem Tunnelsystem zum Beispiel zur Anbindung an die U- und S-Bahn und so weiter. Und das im Gespräch geradezu jetzt ist, also IKEA das auch einzuräumen, das so zu gestalten, wie Sie das für richtig halten. Das wäre natürlich auch noch so ein Werbefaktor und deswegen vielleicht Privatisierung. Also ich meine, wenn diese Dinge von IKEA übernommen werden, die Gestaltung des Außenbereichs, der Straßen bis dahin, wo die Leute vielleicht ankommen mit dem Zug, dann ist, glaube ich, alles andere ausgehebelt. Und das ist natürlich schon die Frage, warum macht so ein Bezirk etwas, denen solche Angebote zu präsentieren? Und auf der anderen Seite einfach bauen, fair finanzieren. Also ich meine, mit diesem Angebot dann bei der Postbank allen Leuten von IKEA 500 Euro zuzusichern, wenn sie also sich einbringen und das unterstützen. Machen Sie das? Das machen Sie bitte sehr. Das ist ein großartiges Angebot. Und da gibt es so allerlei im Kleineren noch, mit dem wir hier gerade in unserem Bezirk konfrontiert werden. Und insofern ist diese Frage schon berechtigt, sind wir, wie weit geht die Privatisierung eines solchen Konzerns, der dann hier alles bestimmen kann? Da würde ich aber gerne noch mal einhaken bei dem, was Christoph gerade gesagt hat, privatisiert IKEA. Warum wollte IKEA in die Innenstädte oder will sie in die Innenstädte? Wollen sie ja auch, aber es ist immer noch so, dass sie von Anfang an eigentlich in die auf diese große Fläche beim UCI Othmarschen wollten. Und dann stellt sich ja auch nicht die Frage, privatisiert IKEA, sondern wem nützt das was, dass IKEA privatisiert? Denn die Idee, IKEA in die große Bergstraße zu holen, kam ja nicht von IKEA selbst, sondern das kam ja vom Bezirk. Und das hat ja auch einen Hintergrund, unterstützt auf ihre ganze Planung, diese große Bergstraße wieder mehr zu privatisieren und einen Kaufkraftmagnet zu haben. Also von der Entstehung her wäre ja Standort Othmarschen, Autobahnausfahrt, da diese große Fläche gar nicht so verkehrt gewesen. Aber das ist natürlich auch, Entschuldigung, das ist ja auch Innenstadt von IKEA. Genau, nicht für IKEA. Innenstadt, sondern wer zieht jetzt IKEA eigentlich genau an diesem Punkt und wer hat auch was davon, darauf war das. Das ist so eine Art Public-Private Partnership, dass der Bezirk quasi Stadtentwicklung auslagert und sagt, das ist doch super, mit dem Ding kommen wir eh nicht klar, mit diesem Riesenklotz, das soll doch jetzt mal ein globaler Konzern übernehmen. Ja. Und am besten gleich noch die Fußgängerzone, was Judith eben sagte, noch mitgestalten. Aber das ist doch der Masterplan von Altona. Ja. Also im Grunde geht es nicht nur um die große Bergstraße, sondern es geht ja auch um die neue Altona-Mitte, die jetzt geplant ist. Und ich denke, dass man das auch im Zusammenhang sehen muss, dass das nicht zufällig ist, dass jetzt ein komplett neues Wohnviertel gebaut wird und gleichzeitig dann eben IKEA sich ansieht. Das ist nicht zufällig. Auch dass es gab ja dieses Sanierungskonzept für die große Bergstraße und umliegende Wohnräume, das gab es ja vorher schon. Und dann kam die Idee, IKEA passte ja nicht ganz ins Sanierungskonzept rein, eigentlich gar nicht. Und dann haben sie ja auch gedacht, naja, aber es ist ein Magnet, es kann helfen als Puzzleteil in dieser Aufwertung. bringen wir es mal an die große Bergstraße. Es geht natürlich nicht nur um die große Bergstraße, sondern um diesen Masterplan, genau. Vielleicht kann ich da ein bisschen intervenieren, nicht wegen der inhaltlichen Diskussion, sondern ein bisschen so eine Erklärung noch da einschieben zwischendrin. Wir haben gerade gesprochen über die neue Mitte oder die Mitte Altena. Ich denke, dass vielen Hörerinnen das gar nicht bekannt ist, worum es da geht. Also Mitte Altena wird das gesamte bisherige Bahn- und Busgelände vom Altenaer Bahnhof bis über den Diebsteicher Bahnhof hinaus genannt. Also das ist das... Und nur um mal die Dimensionen von dem Gelände darzustellen, das ist alles, zum Teil ist es Brachland, zum Teil ist es mit Umbauten der Post am Kaltenkirchener Platz belegt und ist also ein riesiges Gelände und da, auch um so ein bisschen die Zeitschiene deutlich zu machen, da hat sich ja erst in den letzten, sagen wir mal 2 Monaten einiges entschieden. Vielleicht trennen wir das jetzt noch ein bisschen und verschieben das ein bisschen nach hinten. Vielleicht bleiben wir jetzt nochmal bei IKEA, der großen Bergstraße. Und meine Frage jetzt an euch von der Kein-IKEA-Initiative. Wie habt ihr sozusagen, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Niederlage im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid verkraftet? Was habt ihr daraus gemacht oder wie ging es euch damit? Also am Anfang, also mehr oder weniger war es ja bei der relativ tendenziös gestellten Frage des anderen sozusagen irgendwie auch zu erwarten. Deswegen waren wir da jetzt auch nicht so erschrocken drüber und waren eigentlich erstmal am Anfang mehr so ein bisschen, ja, okay, wir gucken einfach mal weiter, was man da noch, wie man sie sozusagen an dieser Planung dann noch weiter stören kann, außerhalb jetzt des Mittels Bürgerbegehren. Und dann halt weiter Sachen zu planen, wie andere Aktionen, die wir auch schon durchaus gestartet haben. Ne? So. Das war ja für uns auch immer nur so ein Mittel im Ganzen. Und wir hatten dieses Bürgerbegehren, welches ja also von uns, das Bürgerbegehren ja nie wirklich zustande kam, weil es ja vorher evoziert wurde. Wir hatten aber auch ganz andere Aktionen in gleichermaßen mit dem Schleichen. Wir hatten Stadtteilversammlungen. Jetzt nicht nur bezogen auf IKEA, sondern auf den Masterplan, um uns wieder den Raum für unsere Diskussion zu nehmen und unsere Ideen. Wir hatten ja auch im Frappant-Gebäude viel gemacht. Also es war von daher nicht wirklich eine Niederlage. So wie es auch abgelaufen ist, war es eigentlich keine Niederlage. Ja, das kann ich natürlich unterstützen. Klar, würdet ihr in eurer Arbeit ein bisschen drauf reduziert auf das Bürgerbegehren, das war es ja eigentlich nicht so. Auf der anderen Seite habe ich auch dann mit Erstaunen zum Beispiel so einen Blogbeitrag im Sommer in Hamburg gelesen, der dann so irgendwie so ganz komisch dann so einen Vorwurf dreht, sozusagen, also ihr hättet euch so gegen IKEA versteift und viel besser wäre es eigentlich gewesen, einen positiven Vorschlag zu machen, was da nun irgendwie hinkommen soll. Ja, da müsste man vielleicht als Anwohner dann nochmal ein bisschen was zum weiteren Hintergrund sagen. Also diese Diskussion über die Zukunft der großen Bergstraße ist ja schon ein bisschen älter. Es hat Anfang dieses Jahrhunderts auch bereits ein Bürgerbegehren in der großen Bergstraße gegeben und in dem Zusammenhang ist eine Planungswerkstatt eingerichtet von den Anwohnern erkämpft worden und die Anwohner haben ziemlich dezidiert auf über 19 Seiten definiert, wie sie sich eine sinnvolle Entwicklung des Stadtteils und speziell auch der großen Bergstraße vorstellen. Und diese Beschlüsse sind auch alle von der Bezirksversammlung übernommen worden. Für mich war das ein Grund dafür, auch selber kommunalpolitisch aktiv zu werden. Und ich bin schon ziemlich erschüttert, dass von diesen ganzen Vorstellungen, die die Anwohner damals entwickelt haben, nicht ein einziger umgesetzt worden ist. Nichts, gar nichts. Und dann hat man auf einmal aus der Tasche gezogen diese Idee, da irgendeinen Anker zu holen. Da waren ja mehrere Sachen auch im Gespräch. Übergeblieben ist IKEA. Und das finde ich immer noch einfach nicht angemessen für eine sinnvolle Entwicklung des Stadtteils. Das passt unabhängig von IKEA, sowas passt da gar nicht hin. Die Anwohner hatten ganz andere Vorstellungen, nämlich wieder das so herzurichten, wie es vielleicht mal war, also Schwerpunkt Wohnen und Wohnungsbau und andere Geschichten. Das will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ich finde es schon bezeichnend, dass das völlig unter den Tisch gefallen ist. Ne? Und für uns war es ja auch so, wir haben ja, um das mal wieder ins Positive zu drehen, wir haben das gar nicht so negativ gesehen. Wir haben gesagt, hier prasselt gerade irre viel auf uns ein. Dieser ganze Zukunftsplan, Masterplan ist ein Riesenkonzept über 15, 20 Jahre. Wir haben immer gesagt, wir brauchen jetzt erstmal, deswegen auch dieses, was wahrscheinlich negativ ankommt, einen Planungsstopp, einen Stopp von allem, Zeit, um uns dann darum zu kümmern, wie wollen wir unsere Stadt, wie wollen wir unseren Bezirk haben. Also wir und die Anwohnerinnen. Von daher, man kann ja nicht eins über den anderen brechen und sich dann selber überfallen. Das ist dann ja auch. Beziehungsweise haben wir ja eigentlich auch immer im Selbstverständnis gesagt, dass wir nicht hier irgendwelche Vorschläge den Leuten vorsetzen wollen, sondern eigentlich herausfinden wollen, was die Menschen brauchen und möchten. Also das war uns ja immer sehr wichtig und deswegen ist das immer so ein bisschen, macht doch mal einen besseren Vorschlag, naja gut, also muss man gucken, was die Menschen halt brauchen. Man kann natürlich sagen, als wir begonnen haben als Künstler, wir die ersten eigentlich 2005, war unser Ziel durch diese Auseinandersetzung eigentlich, die man mit den Bürgern und den Menschen hatte, die man da täglich traf und die sagten, was macht ihr denn da? Was hat denn das nun mit Kunst zu tun oder was? Wir eigentlich unsere Kunst in der Art und Weise als Intervention verstanden, darauf einzuwirken, etwas herzustellen, wo wir mit den Anwohnern vielleicht etwas entwickeln können. Und Ende der Schonzeit, was sind Blau im Weg, was haben wir von uns aus schon gemacht? Dann dieser Umzug ins Frappant, in diesen unwirschen Ort, der eigentlich ja nicht gerade so angenehm war, dann noch viel Geld dafür zahlen müssen, sich permanent rechtfertigen müssen, warum man das jetzt so weiterträgt. Einfach mit dem Ziel, etwas herzustellen, also mitbeteiligt zu sein an der Gestaltung in dem Bezirk, wo man auch lebt, also mit Anwohnern. Und also ich finde es schon ziemlich fatal, dass das in keiner Weise von den Politikern aufgenommen wurde, uns überhaupt anzuhören, sondern uns als Feindbild geradezu immer niederzuhalten und nur zu sehen, es geht nicht anders, ein Investor muss kommen, es gibt keine Perspektive, hier ein Projekt zu entwickeln, was also die Anwohner mit einbindet und wir vielleicht mal uns vorstellen, wie unser Leben vielleicht aussehen kann in Nachbarschaft. Was haben wir für viele Projekte gemacht, als das Wünschen noch geholfen hatte? Was kam? Die Polizei und sagte, haben Sie sich da denn auch bei der Behörde angemeldet? Das ist ja eine politische Aktion, die Sie hier mit den Schülern machen. Also so weit ging das, also dass wir uns geradezu bedroht fühlten, indem wir doch eigentlich nichts anderes wollten, als die anderen darauf aufmerksam machen, wir können auch ein anderes Leben entwickeln. Nicht? Aber es ist nie dazu gekommen, nein. Also wir haben uns klein zu halten und man ist Gentrifizierer für diese Gesellschaft. Das wäre vielleicht der Moment, konstruktiv zu versuchen. Wir haben versucht, es konstruktiv aufzulösen, sprich also einen konstruktiven Punkt zu setzen, etwas, wofür man sein kann, damit nicht zu viel Anti-Energie sozusagen aufkommt, sondern etwas, wofür man sein kann. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir dann ja seinerzeit eben auch das Stadthauskonzept entwickelt. Sprich, die oberen Bereiche, natürlich müssen Künstler, Designer, alle Kreativen, wie sie davon auch leben, Arbeitsräume haben. Also den oberen Riegel dachten wir damals eben den Künstlern zur Nutzung. Den unteren Riegel allerdings, der eben der Straße und den Bürgern damit ja auch nahe ist und zugänglich, den gedachten wir eben entsprechend zu öffnen. Auch eben für soziale Projekte und für Projekte von Kultur und Kunst und Kindern und Kitas und so weiter und so fort. Haben das eben auch entsprechend versucht verlautbaren zu lassen, haben da lustige Aktionen durchgeführt, ein großes Plakat, hier baut die Stadt Hamburg für Sie, den Bürgern das damals also auch vor Augen geführt, mit kleineren und mehreren Aktionen versucht darauf hinzuweisen, dass so etwas durchaus möglich wäre, wieder den Kommerz sozusagen, die Straße mit Kultur und einem sozialen Miteinander zu beleben, dieses Gebäude und diese Gegend damit also zu einer Art auch soziokulturellem Zentrum werden zu lassen. Und das ist sehr bedauerlich, dass diese Chance leider nicht so gesehen wurde und auch so nicht wahrgenommen wurde und so auch medial leider nicht Widerhall gefunden hat. Womit wir dann bei Wittgenstein wären und den Hamburger Medien, die eben auch eine große Rolle spielen in diesem Zankapfel. Frei nach Wittgenstein, was nicht medial ist, ist nicht. Da wir nicht medial waren, waren wir also nicht. Naja. Und naja, schon, wir waren medial vertreten, aber die Konstruktivität dessen, was wir eigentlich dort angelegt haben oder anlegen wollten und im Begriff waren auszubauen, die hat leider so nicht gefruchtet. Würde ich jetzt aber auch nicht so sehen, weil die Medien haben eigentlich auch viel Gutes berichtet über Künstler. Ja. Ja, ich finde auch, man kann gleich mal über die positiven Seiten reden, oder? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einen Musikbeitrag von Christoph Twicke. Nee, nicht von mir, das ist. Nee, nicht von dir, okay, du erklärst es selber, ich halte mich da jetzt. Ach, das ist einfach ein schönes Stück zum Thema Stadt von einer Berliner Band namens von Spar, von ihrem Album. Die uneingeschränkte Freiheit der privaten Initiative, so heißt das Album, das passt schön zum Thema. Das Stück heißt Kopfsteinpflaster. Okay, es geht weiter. Die Musik haben wir gehört und das Thema ist noch in unser aller Gedächtnis, worüber wir zuletzt sprachen. Wollen wir daran weitermachen? Ja. Ich würde gerne noch was, weil das eben so ein bisschen in das Horn getutet wurde, dass die Medien uns ja übel mitgespielt haben. Die Frage gibt es an uns, aber sagen wir mal so, die Melange, die sich da gebildet hat, dieser Zusammenschluss von Anwohnern, Künstlern, Nutzerinnen des Verbrandgebäudes und verschiedenen Initiativen. Ich muss mal sagen, ich finde, das ist ein großer Erfolg, dass wir es geschafft haben, im vergangenen Winter für ein paar Wochen lang den Bezirk, die Stadt und dann irgendwie ein Stück weit auch die Republik mit diesem Thema zu beschäftigen, dass es also gelungen ist. In dem Stück eben hieß es so schön, alles ist okay, weil alles scheint. der schöne Schein von IKEA. Also als wir diese Flugblätter gegen IKEA verteilt haben, dieses Leporello, was wir gemacht haben, da war an jedem fünften Briefkasten so ein Aufkleber, wo drauf stand, ich freue mich auf Post von IKEA oder ja, bitte Post von IKEA. Man hatte schon das Gefühl, man kämpft da wirklich gegen einen mächtigen Gegner. Die haben das geschafft, sich ein sehr positives Image aufzubauen. Die werden geliebt von den Leuten. IKEA steht sozusagen für eine für so einen kollektiven Wunsch nach mittelständischem Wohnen, günstig erkauft und so weiter. Man hat also echt einen harten Gegner vor sich gehabt und ich finde, man hat das schon geschafft, mit den Argumenten, die wir da hatten, mit den großen Plakaten, IKEA bringt die Autobahn quer durch Altona etc. etc., mit der Idee des Stadthauses, eine Vorstellung von einer anderen Stadtentwicklung zumindest mal in die Öffentlichkeit zu tragen, dass sie dann nicht populär genug war, um sozusagen das Image von IKEA zu kontern, dass halt eben doch 3/4 der Leute für IKEA gestimmt haben, ist eine andere Frage, die ich hier auch übrigens gerne diskutieren würde. Also ich finde das einen ganz zentralen Punkt. Man kann sich jetzt nicht, ich finde, man macht, ist auch sich selber gegenüber nicht ehrlich, wenn man sagt, ja, hätten Sie doch mal auf die Anwohner gehört, Michael, das ist ja vollkommen richtig, was du sagst. Es gab da lauter vernünftige Vorschläge zur großen Bergstraße. Aber es gibt eben auch die Enttäuschung darüber, dass die Leute wissen, ja, da wird nur debattiert, die Vorschläge landen ja eh im Papierkorb. Also diese Politikverdrossenheit, die dann dazu führt, dass so ein Investor wie IKEA als Heilsbringer um die Ecke kommen kann, dass die Leute das auch abkaufen. Das finde ich einen zentralen Punkt, auch in unserer eigenen Verarbeitung der Erfolge und Misserfolge, die in diesen Kämpfen entstanden sind. Mhm. Wie kriegt man das eigentlich hin, sozusagen den Mainstream, der da sagt, wieso? Das wissen wir doch schon längst, dass Kommunen heutzutage nicht mehr in der Lage sind, vernünftig die Stadt zu entwickeln. Dann überlassen wir es doch lieber den privaten Investoren. Die bauen wenigstens Bällebäder und günstige Restaurants und da gibt es Köttbullar und da können wir abhängen. Also sozusagen diese Enttäuschung, aus der dann sozusagen eine Absage auch an Eigeninitiative, an Beteiligung, auch an Wunschproduktion entsteht. Das ist was irgendwie für mich ein zentraler Punkt ist, an dem wir jetzt sind, auch wenn es darum geht, an anderer Stelle vielleicht einzugreifen. Ja, das denke ich zum Beispiel auch. Also, dass wir irgendwie auch alle verprellt haben. Wir haben einen so wunderbaren Stand gehabt mit unseren ganzen Aktionen. Wir haben ein weltweites Aufsehen geradezu hervorgerufen durch so viele Unis, so viele Menschen, so viel auch offizielle Kunstforen, die sich dafür interessiert haben. Und wir haben eigentlich durch diesen strengen Winter, durch diese Auseinandersetzung, wo bleiben wir ab, nicht den Atem gehabt, es wirklich durchzustehen und zu sagen, wir müssen das weiter diskutieren. Wir fordern ein, vom Bezirk sich damit auseinanderzusetzen, wie unsere Ziele sind. Wie dieses Projekt mit dem Stadthaus. Nicht damit einfach sich begnügen, dass das große Bauschild wegkommt, dass alles wegkommt. Eigentlich war man etwas zu erschöpft. Das kann man vielleicht als Entschuldigung dafür sagen. Wir alles selbst bezahlt haben, noch Miete bezahlt haben, in der Kälte waren, unser täglich Brot verdienen. Und es kein Ansprechpartner, nicht einen in dem Bezirk, der sagt, also eigentlich ist das großartig, was ihr da alles tut. Wir könnten uns ja wenigstens damit mal auseinandersetzen, ob es irgendwie eine Idee, eine Verwirklichung gibt in die Richtung, ein neues Konzept zu entwickeln, womit wir mit den Menschen auch leben können. Wie viele Anfragen haben wir gehabt? Vom kleinen Kiosk, vom Türken, vom was weiß ich. Ich habe also listenweise Ordner, die alle da im Ort mit sich beteiligen würden. Im Frappant. Also nicht nur eine Kunstszene, sondern auch so viel anderes. Es ist, ich finde dieses Scheitern, ich denke immer, was habe ich versäumt zu tun? War ich zu erschöpft? Was ist, dass das nicht funktioniert hat? Also auch dann die Diskussion natürlich im Hause, wo jeder so eigentlich dann nur noch seine Interessen sieht. Also das kommt natürlich auch hinzu. Das ist wie in der Familie, wo der eine dann nicht mehr sieht, was der andere vielleicht gerade braucht. Und daran ist das, glaube ich, gescheitert. Also ich glaube, es liegt ganz stark daran, also wenn ich so eine interne Frappantsicht geben kann, dass das Amateure sind. Das muss man ja so sehen. Den Verein gibt es jetzt seit 15 Monaten. Und er hat das in sehr kurzer Zeit, wie Christoph Zwickel eben gesagt hat, mit vielen Freunden geschafft, sich da aufzustellen und wirklich von sich gehört zu machen. Man hat sich halt einer Übermacht gegenübergestellt gefühlt und da liegt halt so ein weiterer Punkt, dass man wirklich eigentlich von anderen spricht und auch Gräben zwischen sich und den sogenannten Gegnern sieht. Und ich finde es schwer, von den Gegnern zu sprechen. Genauso finde ich schwer, so viel auf IKEA zu schauen. Ist natürlich ein gutes Beispiel, um bestimmte Relationen oder Phänomene zu erklären. Aber ja, ich bin hier eben ins Studio gekommen, da war ein Poster mit dem Ackermann und seinem Victory-Zeichen und da stand Don't hate the player, hate the game. Und ich glaube, dass es nicht der Einzelne ist, auf den man sich versteifen soll, sondern dass es dass grundsätzlich was geändert werden muss und dafür muss man sich einsetzen. Das versuchte eben auch das Stadthaus politisch aufzustehen. Und es ist eine lange Leidensgeschichte da in der großen Bergstraße. So wird sie jedenfalls, und da kommen wir zu den Medien zurück, immer wieder dargestellt. Ich glaube, da sind mehrere Bewertungen erlaubt. Und es gibt immer solche Scheinbilder. Und da auf diese Scheinbilder und oder Wannabe-Projekte, da springen halt viele Leute schnell drauf ein, wenn sie wenig Ahnung haben. Und mein Eindruck, und das ist etwas der enttäuschendsten Erfahrungen aus den letzten Monaten, war, dass ich den entscheidenden Leuten, denen, die ich so nicht böse gemeint als Überzeugungstäter bezeichnet habe, denen fehlt, glaube ich, die Kompetenz. Und ich habe viel zu selten Fachbeiträge gehört. Ich habe immer nur Politiker kurze Statements geben hören und die Medien diese Statements weit ins Land tragen hören. Die Leute wurden nicht wirklich erreicht. Und wir wiederum als Künstler oder Kulturschaffende haben es leider nicht geschafft, aber das liegt an unserer noch mangelnden Professionalisierung, die sogenannten Gegner davon zu überzeugen, dass wir keine Gegner sind, sondern gute Sachen vorhaben. Und dieses Zusammenwirken, und da kommen wir vielleicht auch am Ende der Sendung ja vielleicht drauf, wenn wir unsere Frappant-Sicht darstellen, das ist ganz wichtig, dass wir nicht versteifen. Das war eine Erkenntnis in diesem ganzen Prozess, dass wir zwar für etwas kämpfen, aber nicht unbedingt gegen jemanden. Und ich glaube, die große Bergstraße ist ein tolles Beispiel, wie da unterschiedliche Leute aneinander vorbeireden, wo es schön leidenschaftlich wird, was auch mal wichtig ist, aber wo es zu qualitätslos manchmal ablief in den Bewertungen. Ja, dann möchte ich, kleine Intervention, also ich denke, es ist ganz gut, wenn man die zwei Themenfelder ein bisschen klarer konturiert, also Christoph Twickel hat gerade als Vorlage praktisch für deine Erwiderung, Benjamin, drüber gesprochen, über zum Beispiel Politikverdrossenheit, das Weitergeben von politischen Entscheidungen an Konzerne. Und das, finde ich, sollten wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, weil das Thema, was du, Benjamin, gerade angesprochen hast, ist eigentlich, denke ich, ein Thema, das auch einer längeren Ausführung bedarf. Und beide so gleichzeitig zu besprechen, hat irgendwie seine Nachteile. Deshalb würde ich jetzt eigentlich sagen, dass wir ein bisschen auf dieses mehr politische Thema, also welche Chancen, welche Möglichkeiten oder welche Aussichtslosigkeit stehen wir da gegenüber, wenn wir uns überhaupt in so eine Auseinandersetzung oder in so einen Versuch von Widerstand begeben. Was tritt einem da gegenüber? Also mein konkretes Beispiel, das ich da in dem Zusammenhang, was mir gerade eingefallen hat, ist zum Beispiel die Planung, die jetzt aktuell ist für Altonas Mitte. Ich hatte das vorher kurz angesprochen. Wo ist Altonas Mitte? Also das riesige Bahngelände bis nördlich zum Diepstaer Bahnhof ist jetzt ja vor circa einer Woche mit freundlicher Übertragung der Bezirksversammlung an die BSU übergeben worden. Die BSU, also die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, plant jetzt also die Altonas Mitte für die nächsten 15 Jahre. Könnte man sagen, gut, das sind alles Fachleute und die kennen sich ja aus, kann man aber auch ein bisschen anders sehen. Also wer beeinflusst und wer dominiert die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, das lässt sich vielleicht von früheren Entscheidungen her ganz gut erläutern. Und da gab es natürlich im Zusammenhang mit diesem Planungsverfahren Altona Mitte schon vor einem Jahr eine öffentliche Einladung in der Bezirksversammlung, wo dann die Granden der Bezirkspolitik auf der Tribüne saßen und mir ist dann irgendwann der etwas gemeine Begriff rausgerutscht, das wird ja alles eine Schwarzbude. Und das hat mich dann eigentlich selber entsetzt, weil das ja eigentlich auch ein bisschen so ein Terminus ist, der eine seltsame Geschichte hat. Aber ich denke, das ist auch die Gefahr, auch jetzt in politischer Hinsicht gesehen, dass wenn diese Politikverdrossenheit so zunimmt, dann wird es vielleicht einfacher für bestimmte politische Kräfte, die jetzt noch gar nicht so auf dem Plan sind, zumindest nicht so öffentlich auf dem Plan sind, hier die Politik zu übernehmen. Also jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber warum nicht? Nur mal, um das Thema der Politikverdrossenheit nochmal einzuordnen. Ich meinte, das ist eine Reaktion von Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Stadt oder von bestimmten Bezirken, Anwohnerinnen und Anwohnern auf eine Situation, in der die Politik selber quasi sich der Entscheidungsmacht enthebt, bestimmte Dinge in Gang zu setzen oder andere Dinge zu verhindern. Da kann man ja vielleicht mal kurz die Brücke schlagen von IKEA zu dem Masterplan. Die Entscheidung, die politische Entscheidung war ja, das Ding IKEA zu überlassen, und da war ja klar, das wird, ist jetzt auch schon dem gegebenen Bauvorbescheid zu entnehmen, dass sich die Politik anhören wird, unter welchen Bedingungen ist IKEA nur bereit, dorthin zu gehen. Bestimmte Bruttogeschossfläche, bestimmte Höhe. Das heißt, man muss denen sozusagen das Bett machen. Anders kriegt man das Geld nicht ins Stadtteil. Und diesen Regeln folgen sie. Es war auch abzusehen. Das heißt, was Politik an der Stelle dann tut, ist, dass sie ein gewisses Akzeptanzmanagement vielleicht stattfinden lässt. Dass also Bürger eingeladen werden, zum Teil sogar von IKEA selber, um sich das anzuhören und zu meckern und zu sagen, wir wollen aber nicht, dass es alles blau-gelb ist, bla bla bla. Ähnliches, denke ich, wird in beim Masterplan Altona, also auf diesem Bahngelände stattfinden. Das ist ja ein privates Gelände, das gehört der Aurelius, Michael, ergänzt mich, und irgendeinem anderen Investor. Das heißt, die wollen dort ein privates, offensichtlich Wohnungsbauprojekt, und man weiß ja jetzt schon, es wird um hochwertigen Wohnungsbau gehen, also um die Bionade Bourgeoisie, die man dort ansiedeln möchte. Und natürlich wird die BSU den Plänen des Investors so weit folgen, dass das Ganze auch zustande kommt. Alles andere hieße nämlich quasi gegen Investoreninteressen und damit sozusagen gegen den eigenen großen Masterplan der wachsenden Stadt, bestimmte Dinge durchzusetzen und vielleicht auch selber Mittel in die Hand zu nehmen, um dafür sozialen Wohnungsbau oder für soziokulturelle Einrichtungen etc. Zu sorgen. Also das vielleicht nochmal zu dem, warum dann Leute auch sagen, ja, lohnt sich doch gar nicht, da jetzt sich irgendwie hinzusetzen und mitzureden. Und diese Schwarzbuden-Metaphorik, das ist ja eine, die ist dir jetzt irgendwie so kalt den Rücken runtergelaufen. Das ist ja was du jeden Tag auf der Straße hörst. Ne? Nur passiert ja eh nichts, die quatschen ja nur. So. Naja, das hat ja nun eine alte Geschichte, ne? Die Schwarzbuden. Ja, ist klar. Ich meine, erschrickt man ja dann vor. Ja, aber so ist es ja auch. Guck mal, was heißt hier Politikverdrossenheit? Ich meine, wenn wir nur Statisten sind als Bürger und herhalten müssen, im Masterplan uns einzubringen und unsere Wünsche zu äußern, aber dann, das ist doch nur eine Legitimierung der stabilen Form. Das ist doch unglaublich, was da passiert. Ich meine, da musst du ja nicht mal verdrossen sein, da kannst du nur noch weglaufen. Das ist ja auch eine Pseudo-Bürgerbeteiligungsveranstaltung, die dann angeboten wird. Wir haben ja eben auch gesehen, in den letzten 10 Jahren gab es etliche Pläne und es wurde aufgerufen zur Bürgerbeteiligung, was das Frappant anging. Hattest du davon erzählt, Michael? Und was ist daraus geworden? Nichts. Nee, und das ist mit kreativen Milieus so, es ist mit Wilhelmsburg so, also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, alle gut geordnet, verwaltet, nicht selbstdenken, also ich weiß nicht, wie weit das noch gehen soll, was uns hier noch verabreicht wird, damit das Kapital gut funktioniert. Okay, an dieser Stelle vielleicht einfach noch zwischendrin eine Musik, und zwar diesmal Hypnotized von Medeski Martin & Wood. Thank you. Okay, nach Medeski, Martin and Wood Hypnotized spiele ich jetzt in der fast zweiten Stunde der Sendung Privatisiert IKEA bald Altona Altstadt ein Interview ein, das ich vor 3 Tagen gemacht habe mit Anna Bergschmidt. Anna Bergschmidt ist eine der Vertrauensfrau gewesen von dem gegen IKEA in Altona in stattgebrachten Bürgerbegehren und gleichzeitig wohnt sie direkt neben dem Frappant-Gebäude im Forum-Gebäude, das aktuell umgebaut wird. Über die Einzelheiten erfahren wir mehr in dem Interview. Ja, hallo, ich bin Anna Bergschmidt, Bewohnerin in der Großen Bergstraße, wohne in dem wundervollen Forum, das seit mehreren Monaten saniert wird. Wir stehen aktuell vor dem Forum in der Großen Bergstraße. Auf der Höhe des neu eröffneten Computerfachsystemladens steht ein Container, abgezäunt hinter Bauzäunen. Das ist der Container, in dem das aus dem Gebäude abgebrochene Asbest gelagert wird. Das Asbest wird in Plastiktüten mit einem, Achtung, Asbestaufdruck über dieselben Fahrstühle nach unten in diesen Container gebracht, wie die in den Fahrstuhl, der ja auch von uns Mietern benutzt wird. Rückfragen bei der BSU von meiner Seite haben ergeben, dass das gewollt ist, dass hier nicht draufsteht, dass da Asbest drin ist, weil das zu viel Unruhe unter der Bevölkerung machen würde und es gar nicht notwendig wäre, die Bevölkerung zu informieren oder zu beunruhigen, weil alles in Ordnung ist. Ich denke auch, der ist soweit gesichert. Trotzdem finde ich es fragwürdig, dass keine Informationen darüber nach außen dringen, dass hier solche Stoffe auf der Straße lagern. Mehr oder weniger auf der Straße. Hast du Informationen, inwieweit das jetzt so die übliche oder vorschriftsgemäße Entsorgung von Asbest ist? Habe ich Informationen drüber, da gibt es Vorschriften zu, die kann man sich angucken, das habe ich sehr genau gemacht. Ich habe deswegen in der Vergangenheit leider auch schon häufig feststellen müssen, dass das Asbest hier nicht fachgemäß entsorgt worden ist. Aktuell war vor ungefähr 3 Wochen wurde auf einer Etage wurden Asbestarbeiten vorgenommen. Die wird dann schon recht gut abgedichtet. Das Ding ist aber, dass am Ende, wenn Asbest abgebrochen worden ist, wird mit so Wasser gesprüht, damit die Fasern, die in der Luft hängen, gebunden werden und dann nach unten fallen. Das Problem ist aber, dass das Fachunternehmen in den Laubengängen den Fußboden nicht abgedeckt hat. Das heißt, dass das Wasser mit den Asbestfasern in Massen in den darunterliegenden Laubengang getropft worden ist. Ich bin damit zur Bauleitung gegangen und habe das angemerkt und habe nachgefragt, Entschuldigung, ich bin ja nur ein Laie, ich weiß ja nicht, wie es funktionieren soll. Aber soweit ich weiß, muss dieses Wasser fachgerecht aufgefangen werden. Von der Bauleitung war dann nur zu hören, ich frage mal rück, dann wurde kurz telefoniert, ja, Sie haben recht, wir bemühen uns, da beim nächsten Mal mehr drauf zu achten. Auch das habe ich bei der BSU telefonisch irgendwie weitergegeben, wo dann auch gesagt wird, ja, ist nicht so ganz optimal, aber ist auch alles nicht so schlimm. Weil das ist ja irgendwie nicht so schlimm mit dem Asbest, weil die kümmern sich ja gut darum. Wie ist denn überhaupt deine Situation als Mieterin jetzt mal so gefragt? Du wohnst ja schon seit längerem in dem Forumgebäude. Ich glaube, so saniert wird seit August, September, Oktober um die Ecke rum. Seitdem gibt es ungefähr ein paar Monate vorher wurde das Gebäude verkauft. Man muss dazu sagen, das Gebäude liegt im Sanierungsgebiet Große Bergstraße. Gehört somit natürlich auch zum Sanierungskonzept, dass hier was passieren soll. Das ist auch begrüßenswert, dass dieses Gebäude saniert wird und dass unter anderem kleine Läden im Untergeschoss eröffnet werden für die Nahversorgung. Das ist begrüßenswert. Diese Situation für uns Mieter aktuell im Haus ist, dass wir keinerlei Informationen darüber bekommen, wer, wann, wieso irgendwohin in eine Umsatzwohnung muss, damit die Altwohnung saniert wird. Das passiert mitunter von einem Tag auf den anderen. Es werden keine rechtlichen Ankündigungsfristen eingehalten. Wenn Sachen defekt sind, werden sie monatelang nicht repariert, aus verschiedensten Gründen, die man aber auch wirklich nicht zu erfahren bekommt. Wenn man die Verwalterfirma oder die Besitzerfirma, wen auch immer man anspricht, niemand ist für irgendwas zuständig. Und das neueste Erlebnis, was ich gestern hatte, der 26. war glaube ich gestern, dass ich versucht habe, einen Brief mit Mängelanzeige bei der dafür vorgesehenen Person in der Mietersprechstunde abzugeben und mir wurde verweigert, also die Frau hat den Brief nicht angenommen. Hat gesagt, sie ist dafür nicht zuständig, sie quittiert mir das auch nicht. Ich habe das selbstverständlich mit einer Zeugin gemacht. Also ich habe als Mieterin überhaupt keine Möglichkeit, mich an irgendjemanden zu wenden, um irgendwelche Informationen oder Hilfen oder ja, Hilfe dazu zu bekommen, dass meine Wohnsituation sich verbessert. Jetzt haben wir ungefähr 12.30 Uhr hier am 27.07. Wir hören ja jetzt den Baulärm. Wie ist das für dich als Bewohnerin? Ist das auszuhalten? Wann beginnt der und wann endet der? Das ist unterschiedlich. Also der Baulärm beginnt ungefähr gegen 6:30, was natürlich auch nicht in Ordnung ist, weil man erst um 7 Uhr anfangen darf zu bauen. Ich habe die Polizei mehrfach darüber informiert. Je nachdem, an welchem Bauabschnitt gerade gearbeitet wird und wo gerade gearbeitet wird, ist der Lärm nicht auszuhalten. Also es kann mitunter vorkommen, dass ich wirklich von morgens um 7 bis abends um 8 konstant mindestens einen Presslufthammer von den Dacharbeiten habe, dass in der Etage über mir, neben mir oder auf meiner Etage